Zeuge Albert Hartl, Deutschland, Schriftsteller 60 Jahre, 146. Verhandlungstag, 26.03.1965. Einmal an Sie das Ansinnen gestellt worden, Sie sollten einem Erschießungskommando angehören oder ein solches Kommando übernehmen. Ich sollte von Berlin aus strafversetzt werden, beziehungsweise wurde strafversetzt nach Kiew. Und ich sagte damals sofort dem Gruppenführer Heydrich, dass ich mich an Erschießungen nicht beteiligen könnte. Und Heydrich sagte dann, das kann ich verstehen, Hartl, Sie sind zu weich. Vorher war mir schon vom Gruppenführer Müller mitgeteilt worden, ich sollte zur Bewährung zu einem Erschießungskommando und sollte endlich die nötige Härte bekommen, denn ich müsste eigentlich Weichel und nicht Hartl heißen. Das war das, was man immer wieder zu mir sagte. Und Heydrich hatte aber Verständnis, sagte aber, die Strafversetzung könnte nicht rückgängig gemacht werden. Ich bekam aber dann den Sonderauftrag, einen Bericht zu machen über die geistige Situation der Sowjetunion und bekam einen Fahrer und eine Ordnanz und fuhr nun durch ganz Südrussland und war da überall in den zentralen Städten und machte einen großen Bericht. Warum sind Sie strafversetzt worden? Ich hatte ständig Konflikte mit Gruppenführer Müller. Und warum? Weil wir ja zwei ganz verschiedene Naturen waren. Ich war an sich im Nachrichtendienst und Gruppenführer Müller war ein reiner Mann der Exekutive und wir passten in keiner Weise zusammen. Sind Ihnen andere Fälle bekannt, wo sich die Leute auch geweigert haben, an Exekutionen teilzunehmen? Ja, darf ich vielleicht ergänzend sagen, bei mir war die Situation ja eine ganz besondere. Es war ja auch nicht der Fall einer offenen Verweigerung, sondern ich trat an Heydrich heran und sprach menschlich und er hatte dann dafür Verständnis. Und bei ja, mir, das haben Sie uns schon geschildert. Ich will nur wissen, ob Ihnen andere Fälle bekannt geworden sind, wo das ähnlich war. Ja, es sind mir drei Fälle in Erinnerung. Der eine Fall war Dr. Ratzesberger, der eines Tages zu Dr. Thomas kam und sagte, dass er nicht mehr mitmachen könne. Einen Moment, Herr Zeuge, ich habe vorhin Sie nicht darauf hingewiesen. Sind Sie damit einverstanden, dass ich das, was Sie von jetzt ab aussagen, auf ein Tonband nehme zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts? Ja. Also Dr. Ratzesberger kam zu Thomas, das Gespräch habe ich nicht mitgehört, sondern hat mir Thomas hernach gleich mitgeteilt und erzählt und sagte, ja, das ist eben ein weicher Wiener, der kommt in die Heimat zurück. Und Ratzesberger wurde dann nach Wien zurückversetzt. Ein zweiter Fall, ein junger Obersturmführer, der sehr aufgeregt zu Thomas kam. Das Gespräch habe ich auch nicht mitgehört, sondern von Thomas unmittelbar hernach gehört. Dieser war völlig fertig und war sehr aufgeregt zu Thomas gekommen. Und Thomas war zunächst ganz wütend über ihn und fasste es so als halb als Befehlsverweigerung, halb als Feigheit auf und wollte ihn dem Gericht überstellen, überlegte es sich aber dann und schickte ihn nach Berlin zurück. Was aus ihm geworden ist, weiß ich nicht. Haben Sie auch einmal erlebt, dass untergeordnete Leute, also ich will mal sagen, die nicht zu der Führung gehörten, Scharführer, Oberscharführer oder ja, ähnliche Leute? Ein Fall, den ich auch namentlich nicht weiß, ich weiß nicht, ob ich ihn damals überhaupt dem Namen nach gehört habe, den mir auch Thomas erzählte, entweder Unterscharführer oder Scharführer, der ebenfalls mit den Nerven völlig herunter war und auch von Thomas nach Hause geschickt worden ist. Thomas berief sich ja immer darauf, dass er von Haus aus Nervenarzt ist und für solche Situationen Verständnis hat. Was hatte denn der Herr Thomas für eine Stellung bei Ihnen? Thomas war Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD, beziehungsweise vorher hieß wohl der Titel Chef der Einsatzgruppe C. Obwohl er Arzt war? Ja, er war als Arzt zum SD gegangen, ist sehr schnell befördert worden. Er war erst ein paar Dienstgrade unter mir und war dann am Schluss vier oder fünf Dienstgrade über mir. Nun, haben Sie eine Vorstellung davon, wie es diesem Scharführer überhaupt gelungen war, bis zu einer so hohen Dienststelle hinaufzukommen, um dort seine Beschwerden vorzutragen? Es wird vermutlich auch durch irgendwelche Beziehungen, der Sohn des Thomas war auch Scharführer, es kann sein, dass auf diese Weise es ihm möglich war oder sonst irgendwie durch eine Verbindung. Haben Sie auch gehört, dass in einigen Fällen Beförderungssperren ausgesprochen worden sind, wenn jemand diesen Befehl nicht nachkommen wollte? Ob es formell ausgesprochen wurde, weiß ich nicht, aber praktisch wurde erzählt, dass solche Leute eben keine Aussicht mehr auf Beförderung hatten. Ich habe keine Fragen mehr an den Zeugen. Herr Staatsanwalt, Herr Rechtsanwalt Ormond, Rabe, Dr. Kaul, die Verteidigung. Herr Zeuge, wurden Sie im Prozess Erlinger in Karlsruhe als Zeuge vernommen? Ja. Haben Sie hier ausgesagt, dass Thomas sehr gefährlich war? Wenn Erlinger den Befehl verweigert hätte, hätte er schief gehen können. Thomas war unberechenbar. Er war manchmal so, dass er sehr weich und verständig war. Er konnte aber auch manchmal ganz brutal sein. Das habe ich selber erlebt. Als ich dann zurückversetzt wurde, nachdem ich zusammengebrochen war und längere Zeit im Lazarett gelegen war, sagte Thomas bei der Verabschiedung zu mir: Ich warne Sie, in Berlin auch nur ein Wort gegen mich zu sagen. Sollten Sie auch nur ein Wort gegen mich sagen, werde ich innerhalb 3 Stunden mit dem Flugzeug in Berlin sein und werde Sie zermalmen. Das ist ein Beweis, dass er eben auch ganz anders sein konnte. Eine zweite Frage. Ist Ihnen bekannt, dass der Wiener Dr. Ratzelsberger deswegen ein sehr enges Verhältnis mit dem Dr. Thomas hatte, weil er die Abend durch Ziehharmonikaspiel und Gesang ausschmückte? Das ist mir nicht bekannt oder nicht mehr in Erinnerung, das weiß ich nicht. Auf alle Fälle ist es mir heute nicht in Erinnerung. Eine weitere Frage. Sie sagten, dass Sie im Nachrichtendienst tätig waren. Wo arbeiten Sie in Berlin und welches Referat hatten Sie? Ich hatte in Berlin zuerst den Aufbau des Kirchenreferates, wurde dann bei der Neuorganisierung, ich glaube im Jahre 40 oder 41 war es, zum Gruppenleiter 4b ernannt. Diese Gruppe umfasste die 3 Referate Freimaurerkirche und Judentum. Ich ging damals sofort zu Gruppenführer Heidrich und fragte, welches meine Aufgaben dabei seien. Und nach einer längeren Aussprache, bei der Heidrich mir sagte, es müssten da sehr harte Maßnahmen getroffen werden, erklärte ich, dass ich dafür nicht der geeignete Mann sei, dass ich das nicht machen könnte. Und daraufhin wurde das Judenreferat unmittelbar Gruppenführer Müller unterstellt. Und darüber war Müller sehr froh und war Eichmann sehr froh. Waren Sie früher katholischer Geistlicher? Jawohl. Gingen durch Ihre Hand die Einweisungen der katholischen Geistlichen Konzentrationslager? Ich war im Nachrichtendienst tätig und die Entscheidung über eine Einweisung, also die letzte Zustimmung über eine Einweisung in Konzentrationslager, war beim Kirchenministerium. Darüber hatte die letzte Entscheidung weder die Gestapo und Sicherheitsdienst, der Nachrichtendienst, hatte überhaupt keine Exekutive. Herr Zeuge, ich halte Ihnen vor, so viel wir wissen, war für die Einlieferung in KZs das Reichssicherheitshauptamt verantwortlich. Bitte? So viel wir wissen, Herr Zeuge, das halte ich Ihnen vor, war das Reichssicherheitshauptamt für die Einlieferung, Einweisung in das KZ verantwortlich. Aber nur nach Zustimmung durch das Kirchenministerium. Danke, keine Frage. Sonst sind Fragen an den Zeugen nicht zu stellen. Herr Zeuge, können Sie das, was Sie uns gesagt haben? Sie 60.3. Die Grenze geht ja doch nur bis zu einem bestimmten. Der Zeuge ist im Reichssicherheitsamt tätig gewesen. Er ist der Vorgesetzte von Eichmann gewesen. Er hat zweifellos mit den Einlieferungen, Kollege Aschenauer hat das hier dargelegt, von Geistlichen ins Konzentrationslager zu tun. Ich meine, wenn das nicht durch Ziffer 60, Ziffer 3 erfasst wird, man kann ja die Dinge nicht nur lediglich als Beweis... Ja, also es wird mir eben vorgelegt aus den Nürnberger Prozessen eine Aufstellung der Gruppe 4b. Sie waren Gruppenleiter. Ja, Ihr Vertreter, ganz kurze Zeit. Ihr Vertreter war Sturmbannführer Regierungsrat Roth. Ja, der hatte die... Ihnen unterstand politischer Katholizismus, Referent SS-Sturmbannführer Roth. Ja. Ihnen unterstand politischer Protestantismus und die Sekten, Sturmbannführer Roth, sonstige Kirchenfreimaurerei, zurzeit unbesetzt, Judenangelegenheiten, Räumungsangelegenheiten, Sturmbannführer Eichmann. Unterstand mir nicht, sondern das war in dem, ist ja bereits im Nürnberger Prozess auch geklärt worden, das wurde sofort herausgenommen auf meinen Wunsch, bevor ich überhaupt noch die Stelle angetreten habe. Eichmann war unmittelbar dem Gruppenführer Müller unterstellt. Waren Sie denn wegen dieser Sache einmal verurteilt worden? Wegen Ihrer Tätigkeit bei der SS? Nein, ich war in Nürnberg bei dem Nürnberger Prozess, aber ich wurde dann nicht angeklagt. Sie wurden nicht angeklagt? Nein. Und sind Sie sonst von irgendeiner Stelle einmal angeklagt worden? Nein. Nein. Denn es war einwandfrei bewiesen und Eichmann hat ja auch in Jerusalem nie irgendwie sich darauf berufen, dass er mir unterstellt gewesen wäre. Sonst hätte ja ich anstelle von Eichmann in Jerusalem sein müssen. Ich beantrage ebenfalls, den Zeugen gemäß 60 Ziffer 3 unbeeidigt zu lassen. Ja, wie ist es, können wir noch eine halbe Stunde hier fortfahren? Geht es noch mit der Gesundheit? Schön. Ich hätte den Vorschlag zu machen, dass wir den Zeugen Herrmann noch vor der Mittagspause hören wollen, weil der Staatsanwalt Wiese mich darauf hingewiesen hat, dass es ihm schlecht geht. Wir werden beschließen über die Beeidigung dieses Zeugen und werden dann anschließend den Zeugen Herrmann hören. Ich bitte ihn, einstweilen hereinzurufen.